15 für Rock'n'Roll Love Letter, the BCR. Neu reingekommen und wieder neu reingekommen. Fünfmal aus Hit getippt. Die neueste von Mud. Neuer Stil. Sie heißt Shake It Down. Disco Soul, now for Mud. The shadows, Neil Sedaka. You got to know your love mostly by feel. 3 Wochen schon dabei, Nummer 13 stehen geblieben. Love in the Shadows, Neil Sedaka. If you dare to, cause the shadows can make you crazy with the things they reveal. They show it all without revealing too much. Stay the hell out. Oh yeah, Neil Sedaka. Gloria Gaynor's neuest von 15 auf 12, Casanova Brown. Und 12 Wochen schon in der Hitparade. Von 9 auf 11 runter, Harpo und Motorcycle Mama. Okay, 20, You're My Best Friend von Queen. 19, Music von John Miles. 18, Love Me Like a Lover, Tina Charles. 17, Could It Be Magic, Donna Summer. 16, Hey Jude, Beatles. 15, Rock'n'Roll Lover, The Bay City Rollers. 14, Shake It Down, Mud. 13, Love in the Shadows von Neil Sedaka. 12, Casanova Brown, Gloria Gaynor. 11, Motorcycle Mama Harpo. 10, Get Up and Boogie, neu reingekommen in die ersten 10 von der Silver Convention. Und von 10 auf 9, ein Platz gestiegen, langsam kommt es. 9 Wochen schon dabei for the Brotherhood of Man and Savior, Kisses for Me. Von Barry White. You see the trouble with me. I'm der große Barry White. 9 Wochen schon dabei. You See the Trouble with Me, Barry White, von 3 runtergerutscht auf Platz Nummer 8 der Hitparade diese Woche. Letzte Woche ins Studio und diese Woche sind sie mit mir zusammen auf Tournee hier in Nordrhein-Westfalen. Here's Smokey and Wild, Wild Angels. Wild Wild Angels von Smokey. Mensch, ich bin zusammen mit Smokey morgen in Wetter an der Ruhr, am Freitag in Eschweiler, am Sonntag in Bochum und nächsten Dienstag in Ennepetal. Wir werden bestimmt viel, viel Spaß zusammen haben. Smokey, Wild Wild Angels, die neue Platte von 8 auf 7 gestiegen. Und wir gehen gleich weiter mit Hitparaden-Sounds. Endlich Runde von zweiter Platz, lange dabei schon, der Oldie in unserer Hitparade, das sage ich immer hin und wieder. 12 Wochen dabei, Tina Charles. But I Love to Love. Platz Nummer 6 der Hitparade von 2 runter auf 6 für Tina Charles. Bevor wir mit den ersten 5 anfangen, unsere neue Erscheinung und noch viel mehr, wir haben letzte Woche eine sehr schwere Aufgabe gestellt, weil sie mussten den Namen des Star-Anonyms rückwärts schreiben. Haben Sie das getan? Der menschliche Körper, meine Damen und Herren. Ich möchte heute ein wenig dazu beitragen, dass der Mensch seinen Freund, den Körper, besser verstehen lernt. Das hat er bestimmt getan. Und wer das war, das weiß jeder, ne? Das war unser Otto. Und unser Gewinner von der neuen Otto LP waren Verena von der Brinken aus Rattingen, Petra Maschewka aus Göttingen, Cornelia Rosenwald aus Wesel, Doris Ribber aus Düsseldorf, Ilse Bär aus Dötteberg, Uwe Kohler aus Weiden, Guido Otten aus Minden, die drei Oli-Gewinner Toni Lieven aus Kaster, Matthias Peise aus Hückeswagen und Luzi Breuer aus Jülich. Glückwunsch zu Otto LP. Neue LP der Woche von einem guten Freund von uns allen. LP der Woche von einer Gruppe mit der ersten LP. Wer das sein wird, erfährt ihr in der nächsten halben Stunde auf jeden Fall. Okay, wir sind gleich bei Platz Nummer 5 der Hitparade mittendrin und wieder ein Platz gestiegen für The Rubettes and You're the Reason Why. The things you say don't always hurt me. The things you do don't always make me cry. The things you do, they don't always hurt me. But when they hurt me, you're the reason why. You're the reason why the Rubettes auf Platz Nummer 5 der Hitparade. Wie sieht die Hitparade diese Woche aus in England? Die ersten 10 von England, Platz Nummer 10, Can't Help Falling in Love, The Stylistics. 9, Silver Star, The Four Seasons. 8, Get Up and Boogie, Silver Convention. 7, Convoy Großbritannia, Great Britain, von Lenny Lingo and the Dipsticks. 6, Arms of Mary, von the Sutherland Brothers and Quiver. 5, More, More, More, Andrea True Connection. 4, Single Bed von Fox. 3, Jungle Rock von Hank Mizell. 2, Save Your Kisses for Me, The Brotherhood of Man. Und Nummer 1, Fernando mit ABBA. Und bei uns Nummer 4. Ah, yeah, ich stehe drauf. The Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Von 7 auf 4 gestiegen. There's a reason for the sunshine. Where your love can hide. Let Your Love Flow von The Bellamy Brothers, ihr erster großer Hit in Diskotheken WDR, von 7 auf 4 gestiegen. Und weißt du, wer das zu Hit gemacht hat? Du hast es zu Hit gemacht mit deiner Postkarte. Richtig. Jede Einzelperson, der jede Woche schreibt, das ist derjenige, der unsere Hitparade echt hält. Und denkt daran, zuschreiben diese Woche an Diskotheken WDR, Postfach 5000 Köln 100. LPs gibt es auch zu gewinnen bei unserer Geheimstimme, der in ein paar Minuten kommt. Aber genau wie The Bellamy Brothers, die ihr nächster Hit genauso gut haben musste, unser nächster Star mit seiner ersten Neuerscheinung heute hat schon einen Hit gehabt. 14 Wochen war er in unserer Hitparade drin, bevor es überhaupt in Deutschland rauskam. Motorbiking von Chris Spedding. Aber die letzten zwei Platten sind nicht so stark angekommen. Hat Chris wieder Glück? Hier ist sein allerneuester Chris Spedding und sein neuester heißt Guitar Jamboree. Jamboree. Guitar Jamboree mit aller Guitar-Stars aller Zeiten fast auf einen Platte. Allerdings aller nachgemacht von Chris Spedding, der das auch geschrieben und gesungen hat. Chris Spedding und Guitar Jamboree, kommt sie in die Hitparade? Lass unsere Jury mal raten. Ihr Name, wo sind Sie her und wird es ein Hit oder Niete? Ganz schnell. Mein Name ist Gabi Norrenberg, ich komme aus Hürth und ich meine, die Platte wird eine Niete. Mein Name ist Marita Karp, ich komme aus Neuss, bin 17 Jahre alt, die Platte wird ein Hit. Mein Name ist Bert Niager, ich komme aus Lemgo und grüße noch meine Freundin und... Hit oder Niete? Hit. Mein Name ist Helma Hoppe, ich bin 19 Jahre und komme aus Kalletal-Lüdenhausen, das liegt in Lippe. Hit oder Niete? Ich würde sagen, es wird eine Niete. Mein Name ist Ralf Wefermeier, ich komme aus Bandrup in Lippe, bin 17 Jahre alt und ich glaube, es wird ein Hit. Oh, ganz knapp geschieden von unserer Jury. Was sagt die Jury dazu, David? 1, 1, 1, 1 und 3 zu 2, Hit verdächtig, sagt unsere Jury. Allerdings zu Hause, du bist derjenige, der das echt entscheidet mit deiner Stimmkarte nächste Woche für die Hitparade und die Diskothek in WDR. Okay, Chris Spedding's Guitar Jamboree auf Platz Nummer, Entschuldigung, auf erste Neuerscheinung. Wir haben vielleicht Zeit für noch eine Neuerscheinung und nicht mehr. Hier die neueste und ich finde sie sehr, sehr kommerziell. Mal sehen, ob sie bei uns ankommt. Von einer Gruppe, die schon sehr populär ist in England und auch in restlichen Deutschlands. Nur in unserer Sendung noch so nicht so sehr. The Show Wadi Wadi, ihr neueste heißt Trocadero. Trocadero heißt der Platte von The Show Wadi Wadi. Duftet zum Tanzen, Juryurteil. Wieder ganz knapp, ne? 3 zu 2, wieder hitverdächtig für Trocadero, The Show Wadi Wadi. Keine Oldies heute. Wie gesagt, wegen Zeit um 8 Uhr sind wir schon fertig. Aber ihr dürftet trotzdem schreiben für die Oldie-Hitparade wieder nächste Woche unter Buchstabe W. Gruppen wie Wings, Stevie Wonder aus Künstler, The Walker Brothers, Barry White, Who, das heißt Nachnamen von Interpreten, Einzelinterpreten, erste Buchstabe von Gruppen. Die Adresse nochmals, Diskothek in WDR, Postfach 5000, Köln 900. Und selbstverständlich, vergesst nicht, eure Karten abzugeben für die Hitparade, die aktuelle Hitparaden. Und was ihr noch tun müsst, um ein LP zu gewinnen, ganz einfach diese Gruppe mit ihr erster LP erkennen. Hello to the listeners of Discotheque in WDR. This is Bob Bradbury. I'm lead singer of this week's mystery group. We had a single out called Tell Him. Hello, my name is Jeff Allen and I'm the drummer of the band. I'm going to give you the second clue to who we are, so let's see how you do with this one. The clue is that our second hit was a song called Games Up. Hello, my name's Keith. I play lead guitar in the group. We're all 19 and we come from London. Hello, I'm Vic. I'm the bass guitarist. We're very, very pleased to know that it's been made Album of the Week. And see if you can guess who we are. Maybe you'll win one. Paar Titel, ein Titel wenigstens, die ihr nicht kennt. Teenage Revolution von unserer Star-Anonym-Gruppe. Oder weißt du schon, wer das ist? Oder ihr Hit. In England über 250.000 Platten verkauft. In Deutschland keine große Hit, aber es ist auf der LP zu gewinnen. Weißt du immer noch nicht, nach zwei Titel auf der LP waren schon Nummer 1 in Discotheque in WDR, zum Beispiel. Oder? Ja, ich glaube, ihr weiß schon, wer das ist. Ihr erste LP heißt Keep Us Off The Streets und die LP ist zu gewinnen 10-mal durch eure Postkarten an Discotheque in WDR, Postfach 5000 Köln 900 mit einem Wunsch für die Hitparade und eine zweite Karte dürft ihr abgeben für die Oldie-Hitparade. Platz Nummer 3 von 5 auf 3 gestiegen. Here's Billy Ocean. Love really hurts without you. I Ocean, sein erster großer Hit, Love Really Hurts Without You, Platz Nummer 3 der Discotheque Invadia Hitparade und Platz Nummer 2 von 4 gestiegen, Nummer 1 in England, hier ist ABBA und Fernando. Fernando von ABBA auf Platz Nummer 2 der Hitparade. Heute unsere 350. Sendung, leider zu kurz für mich. Die Zeit ist fast vorbei. Nummer 20 diese Woche, You're My Best Friend von Queen. 19, Music von John Miles. 18, Love Me Like a Lover, Tina Charles. 17, Could It Be Magic, Donna Summer. 16, Hey Jude, Beatles. 15, Rock'n'Roll Love Letter, The Bay City Rollers. 14, Shake It Down, Mud. 13, Love in the Shadows, Neil Sedaka. 12, Casanova Brown, Gloria Gaynor. 11, Motorcycle Mama, Harpo. 10, Get Up and Boogie, Silver Convention. 9, Save Your Kisses From Me, Brotherhood of Man. 8, You See the Trouble With Me, Barry White. 7, Wild Wild Angels, Smokey. 6, I Love to Love, Tina Charles. 5, You're the Reason Why, Rubettes. 4, Let Your Love Flow, The Bellamy Brothers. Nummer 3, Love Really Hurts Without You, Billy Ocean. Nummer 2, Fernando, ABBA und... Schlager der Woche, Superhit Nummer 1. Oh, ihr Jan. Ich muss mich verabschieden schon für heute. Alle Junkies gehen aus Sonntag. Here's Sailor und Girls, Girls, Girls, noch Nummer 1. Girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, yellow, red, black or white, add a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they all like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance. Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, they made them up in Hollywood and put them into the movies. Those lovely photographic splendors in and out of magazines. It's where the beauty queen. Stepping on that slow boat to China. And next door in Japan, they know how to please a man. Dropping in for tea with my geisha. They've got that old-fashioned feeling. When it comes to pleasing, they know their way. Der Verkehrshinweis. Die Ausfahrt Kerpen auf der Autobahn A4 von Aachen in Richtung Köln bleibt bis auf Weiteres nach einem Unfall gesperrt. Die Polizei empfiehlt dem Fernverkehr mit dem Fahrziel Koblenz über das Autobahnkreuz Köln-West auszuweichen, dem Nahverkehr die Autobahn in Frechen zu verlassen. Seit Sonntag stellt Radiothek die Frage: Ist die Freiheit in Gefahr? Ist die Freiheit noch zu retten? Ein Versuch, Veränderungen des politischen Klimas in unserem Lande darzustellen, die seit dem Beschluss der Ministerpräsidenten über die Beschäftigung Radikaler im öffentlichen Dienst vom 28. Januar 1972 zu beobachten sind. Seitdem sind mehr als 500.000 Bundesbürger vom Verfassungsschutz überprüft worden, die sich um eine Stelle als Lehrer, Richter, Sozialarbeiter oder Lokführer für den öffentlichen Dienst beworben haben. 500 sind abgewiesen oder entlassen worden. Dieser Beschluss wirkt sich aus in einer Zeit der Arbeitslosigkeit, der Kurzarbeit, der Lehrstellenknappheit und des Numerus Clausus. Vor diesem Hintergrund beeinflusst er das politische Klima in der Bundesrepublik stärker, als vor 4 Jahren befürchtet wurde. Damals, vor 4 Jahren, schien die Freiheit von politischen Terroristen gefährdet zu sein. Die Anarchistengruppe um Andreas Baader und Ulrike Meinhof verunsicherte den Staat. Sie hatten der außerparlamentarischen Opposition aus der Zeit der Studentenbewegung angehört, die sich gegen Verkrustungen, das Beharrungsvermögen, überlebte Traditionen und die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse in der Bundesrepublik aufgelehnt hatten. Als die Rebellion abgeflaut war, versuchten die einen, in den Institutionen Reformen in Gang zu setzen. Ein großer Teil resignierte. Ein kleiner Teil sah nur noch im gewaltsamen Umsturz eine Möglichkeit der Veränderung. Dazu gehörte Ulrike Meinhof. Sie hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag dieser Woche das Leben genommen. Seit Mai 1975 hatte sie sich vor dem Oberlandesgericht Stuttgart wegen Teilnahme an einer kriminellen Vereinigung zu verantworten, der Anschläge mit mehreren Todesopfern, Banküberfälle und andere Delikte zur Last gelegt werden. Seit September 1975 war sie wegen ihrer Mitwirkung an der gewaltsamen Befreiung Andreas Baders im Jahre 1970 rechtskräftig verurteilt. Brandanschläge, Raubüberfälle, Entführungen, Gewaltanwendung. Vor etwa 4, 5 Jahren schien der Rechtsstaat, schien die Freiheit vom Terrorismus bedroht zu sein. Politische Terroranschläge waren bis dahin in der Bundesrepublik unbekannt. Der Staat und viele Bürger standen dieser Erscheinung zunächst ratlos gegenüber. Der Staat schien ein schlapper Staat, das geltende Strafrecht nicht ausreichend. Seit dieser Zeit der Terrortätigkeit Schmiedchenschleicher, alle Mädchen werden weich, wenn ich lässig wie ein Tiger über'n Tanzboden schleich. Kann beginnt die Band zu spielen, fragt ich mich und ich muss mit. Mädchen, reißt euch doch zusammen, jetzt kommt Schleicherschmied. Oh Schmiedchenschleicher mit den elastischen Beinen, wie der gefährlich in den Knien federn kann. Die Frauen fürchten sich und fangen an zu weinen. Doch Schleicher Schmiedchen schleicht dich immer wieder an. Dann liegen sie in seinen Armen, den Weichen, und flüstern: Schmiedchen, ist das schön, mit dir zu schleichen. Oh Schmiedchen Schleicher mit dem elastischen Beinen, wie der gefährlich in den Knien federn kann. Allerdings liebt Schmiedchen Schleicher nicht die Frauen nur allein, denn nach jeder Schleicherrunde nimmt er gern ein Bierchen ein. Ist die Abend dann zu Ende, kann er nicht mehr richtig stehen, und die Mädchen singen alle beim Nachhausegehen. Oh Schmiedchen Schleicher mit den elastischen Beinen, wie der gefährlich in dem Knien federn kann. Doch Schleicher Schmiedchen schleicht sich immer wieder an. Dann liegen sie in seinen Armen, den Weichen, und flüstern: Schmiedchen, ist das schön, mit dir zu schleichen. Oh Schmiedchen Schleicher mit den elastischen Beinen, wie der gefährlich in den Knien federn kann. Ah, das war schön. Ah, das war gut, Helga. Dann liegen sie in seinen Armen, den Weichen, und flüstern: Schmiedchen, ist das schön, mit dir zu schleichen. Oh Schmiedchen Schleicher mit den elastischen Beinen, wie der gefährlich in den Knien federn kann. Wie der gefährlich in den Knien federn kann. Wie der gefährlich in den Knien federn kann. I've got the money, I've got the place, you got the figure, you got the face. I got the music, I got the lights. der Zug genannt die City of New Orleans, holpert auf dem Schienenstrang dahin. 15 Wagen, 15 alte Leute, 7 Säcke Post, die sind auch noch drin. In Chicago fing die Reise an, die Odyssee, die da begann, führte durch ein endlos weites Land. Orte fremd und namenlos, Rinderherden riesengroß, ein Autofriedhof und dann Sümpfe und Sand. Good morning America, how are you? Kennst du mich nicht, ich bin ein Stück von dir. Und ich fahre auf der City of New Orleans. Und was immer es hier wird, wird einmal auch aus mir. In dem Zug, die Alten sitzen da und träumen. Irgendwann kommt bestimmt die Endstation. Und nach dem vierten Schluck Kentucky Whiskey scheint zum Greifen nah sie ihnen schon. Ihre Kinder sind in Texas, in Alaska, in New York. Doch für sie zählt nur noch die Vergangenheit. Der Zauberteppich, der da rollt, hat sie im Norden abgeholt. Nicht mehr allzu lange und dann ist es soweit. Good morning America, how are you? Kennst du mich nicht, ich bin ein Stück von dir. Und ich fahre auf der City of New Orleans. Was immer aus ihr wird, wird einmal auch aus mir. Nacht fällt auf die City of New Orleans. War das eben Memphis, Tennessee? Weiter, immer weiter geht die Reise. Doch den Mississippi River sieht man erst morgen früh. Und so keucht der Zug dem Ziele zu. Er fährt zu seiner letzten Ruhe. Die alten Leute drinnen wissen nicht, dass er nur noch sie nach Hause führt, weil aus ihm dann altes Eisen wird, von dem schon bald darauf kein Mensch mehr spricht. Good night, America, how are you? Kennst du mich nicht, ich bin ein Stück von dir. Und ich fahre auf der City of New Orleans. Und was immer aus ihr wird, wird einmal auch aus mir. Oh yeah. Was kann denn herrlicher sein, dass es sowas noch gibt. Solange die Sonne noch scheint, bin ich in dich verliebt. Das hab ich so gerne an dir. Du bist immer zärtlich zu mir. Ich suchte ein Mädchen, das treu ist wie Gold. Ein Mädchen wie dich hab ich immer gewollt. Das hab ich so gerne an dir. Du bist niemals böse mit mir. Ich weiß, dass ich dich nie im Leben verliere. Das hab ich so gerne an dir. Weißt du, Liebling, ich seh das so. Selbst die Löwen und Tiger im Zoo schauen sich manchmal liebevoll an, wenn's der Wärter nicht sieht. Was kann ein herrlicher sein, dass es sowas noch gibt? Solange die Sonne noch scheint, bin ich in dich verliebt. Weiß, dass ich dich nie im Leben verliere. Das hab ich so gerne an dir. Und wie auf Wolken und ich bin riesengroß. Oh, oh, oh, oh, oh. Denn du bist bei mir, ich lass dich nie wieder los. Oh, oh, oh, oh. Wir grüßen die Menschen und sie winken zurück. Wunder, wir sind ja auf der Straße ins Glück. Manche Probe bestehen. Oh, ah, mal haben wir Sorgen und mal haben wir Streit. Oh, ah, doch wir sind gleich wieder zur Versöhnung bereit. Sorgen, das erfahr ich, wenn du bei mir bist.

Du wirst sehen, wie schnell dein Lächeln ringsumher die ganze Welt verändern kann. Vergiss nicht zu lächeln, mach den Anfang und schon geht die Sonne auf. Schon ein kleines bisschen Lächeln, das verändert gleich den ganzen Tageslauf. Hast du Ärger im Büro oder sonst noch irgendwo, lass den Ärger draußen vor der Wohnungstür. Frau und Kind erwarten dich, voller Freude sicherlich. Was passiert sein mag, sie können doch nichts dafür. Vergiss nicht zu lächeln, das bringt dir und auch den anderen Menschen Glück. Fängst du heute noch an zu lächeln, kommt es morgen tausendfach zu dir zurück. Auf der Autobahn war's voll, einer fuhr ein bisschen toll, fuhr auf seinen ahnungslosen Vordermann. Auch der Hintermann, oh Schreck, nahm das Gas zu spät erst weg. Durch den Bums, da fing das Radio plötzlich an. Vergiss nicht zu lächeln, denn dein Lächeln steckt auch andere Menschen an. Du wirst sehen, wie schnell dein Lächeln ringsumher die ganze Welt verändern kann. Vergiss nicht zu lächeln, mach den Anfang und schon geht die Sonne auf. Schon ein kleines bisschen Lächeln, das verändert gleich den ganzen Tageslauf. Fängst du heute noch an zu lächeln, kommt es morgen tausendfach zu dir zurück. Fängst du heute noch an zu lächeln, kommt es morgen tausendfach zu dir zurück.